Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. My wonderful self-controlled people. Meine wunderbaren, selbstbeherrschten Menschen. So now the Apostle Peter tells us to add something to self-control. Nun sagt uns der Apostel Petrus, dass wir zur Selbstbeherrschung noch etwas hinzufügen sollen. Lot of supplements a good Christian has to take, huh? Eine Menge Ergänzungen, die ein guter Christ zufügen muss, nicht wahr? That's why our Christian life is so great, because we take so many supplements. Das ist der Grund, warum unser christliches Leben so großartig ist, weil wir so viele Ergänzungen zu uns nehmen. After we've added self-control, he says we need to add patient endurance. Nachdem wir die Selbstbeherrschung hinzugefügt haben, sollen wir geduldiges Ausharren hinzugeben. Look, some Bibles simply translated patience. Manche Bibeln übersetzen das einfach mit Geduld. And I actually don't like that because it's not really good enough to the Greek. Das gefällt mir eigentlich nicht, weil es dem Griechischen nicht wirklich gerecht wird. Now, patience is an important attribute, but isn't it too many times misunderstood? Geduld ist eine wichtige Eigenschaft, aber wird sie nicht viel zu oft missverstanden? Patience like everybody does whatever they want and you don't care. Geduld im Sinne von jeder macht was er will und es ist dir egal. But patient endurance is something that's much better translated. Aber geduldiges Ausharren ist eine viel bessere Übersetzung. Because in the original Greek it means that you keep going and you're not distracted even in difficulties. Denn im griechischen Original bedeutet es, dass du weitermachst und dich auch bei Schwierigkeiten nicht ablenken lässt. It means to persevere even in trouble and you don't lose focus of the goal. Es bedeutet, dass du auch bei Schwierigkeiten durchhältst und dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. When I think about this, I actually think of Peter himself. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir sofort Petrus ein. I think of him walking on the water. Ich denke daran, wie er auf dem Wasser ging. See, when he walked on water, if he would have had this patient endurance or this perseverance, hätte er dieses geduldige Ausharren gehabt, als er auf dem Wasser ging, he would have not gone down. Wäre er nicht untergegangen. He would have persisted through the difficult situations, kept walking. Er hätte die schwierigen Situationen durchgestanden und wäre weitergegangen. Now that's something we have to constantly add to our Christian faith. Hier handelt es sich um etwas, das wir unserem christlichen Glauben ständig hinzufügen müssen. I believe that every Christian should be a spiritual pitbull. Ich glaube, dass jeder Christ ein geistlicher Pitbull sein sollte. You know, a pitbull, if he puts his teeth into something, he locks the teeth. Du weißt schon, ein Pitbull, wenn er seine Zähne in etwas verbeißt, versperrt er den Kiefer. How many Christians started something and they quit? Wie viele Christen haben etwas begonnen und dann aufgegeben? How many Christians only have perseverance when it's easy? Wie viele Christen haben nur dann Durchhaltevermögen, wenn es leicht ist? So first of all, this is not a great testimony for Jesus. Erstens ist das kein gutes Zeugnis für Jesus. Secondly, like this, many times we miss the great things God has for us. Zweitens verpassen wir so oft die großen Dinge, die Gott für uns hat. Thirdly, many times other people don't get the miracle that they should get through us. Drittens bekommen andere Menschen oft nicht das Wunder, das sie durch uns bekommen sollten. I heard that Todd White, ich habe gehört, dass Todd White, who I respect very highly, den ich sehr schätze, I heard that he prayed for 1,000 people before the first one got healed. Für 1,000 Menschen gebetet hat, bevor der erste geheilt wurde. That's the very word that Peter uses here, to keep going even things don't go the way you want them to go. Das ist genau das, was Petrus hier ausdrücken möchte. Weitermachen, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es dir wünschst. In my second year of marriage, in meinem zweiten Ehejahr, I was in a very difficult place in Austria. War ich in Österreich an einem sehr schwierigen Ort. I was already preaching the gospel to start churches. Ich predigte bereits das Evangelium, um Gemeinden zu gründen. But I also worked in a very difficult factory. Aber ich arbeitete auch in einer sehr schwierigen Fabrik. It was really hard for me. Es war wirklich schwer für mich. One day I came home from work at night. Eines Tages kam ich nachts von der Arbeit nach Hause. Debbie was already asleep. Debbie schlief schon. And she wrote me a little note. Und sie schrieb mir eine kleine Notiz. And she said, I've been praying for you today because I know it's so hard. Sie schrieb, ich habe heute für dich gebetet, weil ich weiß, dass es so schwer ist. But the Lord told me that you should not quit the job. Aber der Herr hat mir gesagt, dass du den Job nicht aufgeben sollst. Now, I had to work night shifts in the job. Ich musste in diesem Job Nachtschichten arbeiten. Every third week I had to work through the whole night, the whole week. Jede dritte Woche musste ich die ganze Nacht durcharbeiten, die ganze Woche. It was a chemical factory. Everything was really bad. Es war eine Chemiefabrik, alles war wirklich schlimm. And they didn't pay me the way they should have paid me. Und sie bezahlten mich nicht so, wie sie mich hätten bezahlen sollen. Debbie said that as she was praying, the Lord told her. Debbie sagte, als sie betete, sagte der Herr zu ihr, that I should not quit because the Lord is trying to teach me perseverance. Dass ich nicht aufgeben sollte, weil der Herr versucht, mich Ausdauer zu lehren. I could have run away from there and gotten a better job. Ich hätte von dort weglaufen können und ich hätte einen besseren Job bekommen können. You know what I said? Weißt du, was ich gesagt habe? I will learn that perseverance. Ich werde dieses Durchhaltevermögen lernen. I will not run away, I will not complain. Ich werde nicht weglaufen, ich werde mich nicht beschweren. That has so changed my life. Das hat mein Leben so verändert. Today I can walk through very complicated things with a smile on my face. Heute kann ich sehr komplizierte Dinge mit einem Lächeln im Gesicht durchstehen. Why? Warum? Because I've added this perseverance to my Christian faith. Weil ich diese Beharrlichkeit zu meinem christlichen Glauben hinzugefügt habe. Christians run from problem to problem to problem. Christen, die von Problem zu Problem zu Problem rennen. Run from one and then they get to the next. They run from that and get to the next. Sie rennen von einem Problem zum nächsten, sie rennen von dem einen zum nächsten. These Christians simply have never added this perseverance to their Christian faith. Diese Christen haben einfach nie die Ausdauer zu ihrem christlichen Glauben hinzugefügt. Besides that, who knows what's going to happen around the corner if you just persevere a little bit more? Außerdem, wer weiß schon, was hinter der nächsten Ecke passiert, wenn man nur ein bisschen mehr ausharrt? Peter was so close to Jesus that Jesus was able to reach his hand. Petrus war so nahe bei Jesus, dass Jesus seine Hand ergreifen konnte. If he would have done then what he's teaching us now, wenn er damals das getan hätte, was er uns jetzt lehrt, he would have never sunk. Wäre er nie untergegangen. And we could have had a great story. Und wir hätten eine großartige Geschichte of Peter walking on the water together with Jesus. Von Petrus, der mit Jesus auf dem Wasser geht. So, have you added perseverance to your Christian faith? Hast du deinem christlichen Glauben Ausdauer hinzugefügt? Why don't you ask the Holy Spirit today? Warum fragst du nicht heute den Heiligen Geist? So, Holy Spirit, show me, am I running away from situation all the time? Heiliger Geist, zeige mir, laufe ich ständig vor Situationen weg? Am I the person who is just never persevering? Bin ich eine Person, die nie ausharrt? Then I will choose to add it today to my Christian faith. Dann entscheide ich mich, das heute zu meinem christlichen Glauben hinzuzufügen. And you will become an incredible Christian. Und du wirst ein unfassbar genialer Christ werden. The way you walk, der Weg, den du gehst, will then be aligned with the way that God already made you through Christ. Wird dann mit dem Weg übereinstimmen, den Gott bereits durch Christus für dich gemacht hat. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.